Menschensohn, dir flieht dein Eigentum. Ach, höre und sende von des Vaters Thron den Geist der Wahrheit und der Lehre. Jetzt treffe die Verheißung ein, womit du uns verlassend einst erfreut. Wo ihr versammelt seid, da will ich bei euch sein, will nebst dem Tröster, den ich sende, stets bei euch sein, bis an der Zeiten Ende.